upheaval, unrest. alles richtig, dass sie passieren. Das Leben zieht irgendwie vorbei. Ist komisch, denn die Dinge passieren und du merkst gar nicht richtig, dass sie passieren. Das Leben zieht irgendwie vorbei.